Am 8. und 9. Juni besichtigte die Gruppe der Parteipropagandamitarbeiter für Exkursionsmarsch zu den revolutionären Kampfgedenkstätten im Gebiet um das Gebirge Baekdu, Rimyong-su und Daehongdan. Sie legte an der Bronzestatue von Präsidenten Kim Il-sung am Denkmal für die siegreiche Schlacht im Musan-Gebiet die Blumensträuße nieder und verbeugte sich davor. Während der Exkursion übernachteten und aßen die Parteipropagandamitarbeiter wie die antijapanischen Partisanen im Freien und studierten am Lagerfeuer ihre Memoiren.